Um 6,4% ist Chinas Wirtschaft in den ersten drei Monaten des Jahres gewachsen, meldete die Statistikbehörde am Morgen. Das ist mehr als von den meisten Analysten erwartet. Besonders stark gewachsen ist nach Angaben von Statistikamtssprecher Mao Shengyong der Dienstleistungssektor, vor allem die IT-Branche. Analysten sagen, Grund für die guten Zahlen sei auch die Wirtschaftspolitik der chinesischen Staats- und Parteiführung. Sie hat die Staatsausgaben zuletzt massiv erhöht, Steuern gesenkt und die Banken aufgefordert, mehr Kredite zu vergeben. Kurzfristig wirkt sich das nun positiv auf die Statistiken aus. Langfristig sei eine solche Politik aber gefährlich, warnen Kritiker. Denn erstens treibe das die Schulden noch stärker als ohnehin schon nach oben. Und zweitens wüchsen durch die lockere Kreditvergabe auch die Gefahren für den Bankensektor. Ganz unabhängig davon trauen viele Wirtschaftsexperten den staatlichen chinesischen Statistiken ohnehin nicht mehr über den Weg.